Ich habe das nach meinem Abitur gemacht. Also ich bin da gerade 19 geworden und hatte auch ursprünglich vor, das 10 Monate nur zu machen. Das war nicht durch etwas wie ein Programm wie Weltwärts organisiert, sondern selbst organisiert mit dem Verein vor Ort. Das heißt, es war ein bisschen offener in der zeitlichen Spanne.